Jüngst veröffentlichte die britische Zuzideologie-Studiengruppe das unvergängliche klassische Werk des Genossen Kim Jong-il über die Verstärkung der Volksarmee und die Schaffung einer gesellschaftlichen Atmosphäre, in der das Schwergewicht auf das Militärwesen gelegt wird, im Bulletin-Sondernummer Der Stern der Souveränität. Im Bulletin erschien ein Foto von Genossen Kim Jong-il.